Schwestern ohne Reue. Die Nacht der Rache steht bevor. Gelobet, ewig Treue. Im Schutz der Heide, dunklen Nebel. Kalt sei euer Blick und von der Feindes Übermacht kehrt niemand mehr zurück. Wolfsdeuter, die Vision der Nacht. Wolfsdeuter, ausgetan gemacht. Im Blutrausch, vergiss Brüder. Im Blutrausch, fällt der Christenspeer. Im Schutz der Heide, dunkle Nacht. Kalt sei euer Blick und von der Feinde Übermacht kehrt niemand mehr zurück. Wolfsleute, Division der Nacht.